Abschnitt 7 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 2. Eine trübselige Geschichte, sagte der Herr mit dem fröhlichen Gesicht und leerte sein Glas. Sie ist dem Leben entnommen und das Erdendasein besteht aus schmerzlichen Erfahrungen und Lebensläufen solcher Art, entgegnete der grauhaarige Herr mit Höflichkeit, aber in einem ernsten, trüben Tone. Jedes gute Gemälde hat seine Schatten, aber auch sein Licht. Die jüngste Schwester in ihrer Erzählung war stets leichten Herzens und starb früh. Sie würde vielleicht noch früher gestorben sein, wenn sie weniger froh und glücklich gewesen wäre. Würde das Wehe der Schwestern, die sie so innig liebten, geringer gewesen sein, wenn sie ihre Tage in Kummer und Gram verlebt hätte? Könnte etwas den ersten stechenden Schmerz über einen schweren Verlust lindern, so würde es bei mir zum wenigsten der Gedanke sein, dass die Lieben, um welche ich traure, nachdem sie hier eines unschuldigen Glückes genossen, durch Liebe der ihrigen und aller ihrer Mitmenschen für eine reinere und bessere Welt sich vorbereitet haben. Glauben Sie nur, die Sonne sendet ihre Strahlen auf diese schöne Erde nicht hernieder, um düsteren Blicken zu begegnen. Sie mögen recht haben. Kann es denn bezweifelt werden? Nehmen Sie welchen Gegenstand trauriger Erinnerungen Sie wollen. Er weckt dennoch heitere Gedanken, ist stets mit Lust oder Behagen verknüpft. Das Gedächtnis vergangener Freuden kann dagegen schmerzlich werden. So ist's. Nun ja. Eines Glückes Gedenken, das nicht wiederkehren kann, verursacht Schmerzen, doch nur Schmerzen einer linderen Art. Tritt uns die Vergangenheit vor die Seele, so kehrt unseren Erinnerungen mancher Vorgang, den wir beweinen, manche Tat, die wir bereuen, zurück. Dennoch aber glaube ich fest, auch im buntesten, wechselvollen Leben sind so viele kleine, sonnige Stellen, auf welchen der Blick mit Lust weilen kann, dass ich nicht im Mindesten zweifle, kein Sterblicher, sofern er sich nicht selbst jede Hoffnung zerstört hätte oder ohne Überlegung handelte, würde einen Becher aus der Lethe trinken, wenn es auch in seiner Macht stände. »Ihr Glaube kann wohl begründet sein«, sagte der grauhaarige Herr nach kurzem Bedenken, »und ich bin geneigt, Ihre Überzeugung für die richtige zu halten.« »Ja, ja«, erwiderte der frohherzige Reisende, »des Guten ist in dieser Welt mehr als des Bösen. Mögen vermeinte Weise da wieder sagen, was sie wollen.« Unser Lieben ist unser Trost und unsere Lust, und die Erinnerung an die, die unserem Herzen teuer waren, mag sie auch eine Trübe sein, ist das schönste und reinste Band zwischen dieser und jener Welt. Doch lassen Sie mich Ihnen jetzt eine Geschichte anderer Art erzählen. Der Herr mit dem fröhlichen Gesicht schwieg ein paar Augenblicke, sah schlau lächelnd unter den Augenbrauen nach der ziersamen Dame hinüber, deren Mienen die peinlichste Besorgnis ausdrückten, dass er etwas Unschickliches erzählen möchte, und begann. Seine Erzählung hieß »Der Freiherr von Grogsoff«. Der Freiherr von Grogsoff auf Grogsoff in Deutschland glich einem jungen Barone so sehr, als man es nur hätte wünschen können. Ich brauche nicht zu sagen, dass er eine Burg bewohnte, weil sich das von selbst versteht, oder dass seine Burg eine alte Burg war, denn welcher deutsche Ritter hätte jemals in einer neuen gewohnt? Es hatte mit dem alten Gebäude in mehrfacher Beziehung eine absonderliche Bewandtnis, und unter den hierher gehörigen Umständen waren die nicht am wenigsten befremdlich und geheimnisvoll, dass es, wenn der Wind blies, in den Feueressen grummelte und im nahen Walde schauerliches Geheul ertönte, und wenn der Mond schien, dass seine Strahlen durch gewisse kleine Öffnungen in den Mauern drangen und einen Teil der geräumigen Säle und langen Gänge hell erleuchteten, während die andere größere Hälfte derselben in dunkle Schatten gehüllt blieb. Wenn ich nicht irre, hatte ein Vorfahr des Freiherrn einst, als es ihm an Geld gefehlt, jemand erdolcht, der nachts auf die Burg gekommen war, um den Weg zu erfragen, und die besagten wunderbaren Umstände waren, wie die Sage ging, infolge davon eingetreten. Ich vermag dieses jedoch nicht recht wohl zu begreifen, da doch des Freiherrn Ahn, der ein liebenswürdiger Mann war, die rasche Tat sehr bereute, gewaltsame Hand an eine Stein- und Gebälkmasse legte, die einem schwächeren Ritter gehörte, zur Sühne oder selbstredenden Rechtfertigung eine Kapelle erbaute und sich damit einen Empfangsschein vom Himmel über dessen sämtliche Forderungen erteilen ließ. Was ich hier von des Freiherrn Vorfahren gesagt habe, führt mich von selbst auf die großen Ansprüche, die er wegen seines Stammbaums erheben durfte. Ich kann leider die Zahl seiner Ahnen nicht angeben, aber das weiß ich, dass er deren weit mehr hatte als irgend sonst jemand zu seiner Zeit, und ich wollte nur, dass er jetzt lebte, damit er ihrer noch mehrere hätte. Es ist sehr hart für die großen Männer der vergangenen Jahrhunderte, dass sie so früh zur Welt gekommen sind, denn von einem Manne, der vor 300 oder 400 Jahren gelebt hat, kann man vernünftigerweise nicht erwarten, dass er ebenso viele Vorfahren gehabt haben soll, als ein Mann, welcher zu unserer Zeit geboren wird. Der letzte Mensch, wer oder was er auch sein mag, und wer weiß, ob er nicht ein Schuhflicker oder ein armer Teufel ähnlicher Art ist, wird einen längeren Stammbaum haben als der vornehmste jetzt lebende Edelmann, und ich gebe zu, dass dies sehr unbillig ist. Also gut, der Freiherr von Grogsaff auf Grogsaff war ein stattlicher, schwärzlicher Mann mit dunklem Haar und gewaltigem Knebelbart. Er ritt auf die Jagd in grünen Weidmannskleidern mit Jagdstiefeln an den Füßen und mit einem Hifthorne auf dem Rücken, fast wie ein Postillon unserer Zeit. Wenn er in dieses Horn hineinstieß, erschienen stracks 24 Mannen geringeren Ranges in etwas gröberen Weidmannskleidern und mit etwas dicker versohlten Jagdstiefeln, und der Trupp sprengte mit langen Spießen in den Händen davon, um den wilden Eber zu hetzen oder sich auch vielleicht mit einem Bären zu messen, und wenn das Letztere geschah, so erlegte ihn der Freiherr und fettete darauf seinen Knebelbart mit ihm. Dies war ein lustiges Leben für den Freiherrn von Grogsaff und ein noch lustigeres für seine Mannen, die jeden Abend rein Wein tranken, bis sie unter den Tisch fielen und dann auf dem Boden von vorn zu trinken anfingen und Pfeifen und Tabak bringen ließen. Nie gab es lustigere, lärmendere, tollendere Rauschenplatz als den Freiherrn und die flotte Weidmannsschar auf und von Grogsaff. Doch die Freuden der Tafel oder unter der Tafel bedürfen einiger Abwechslung, besonders wenn man dieselben 25 Leute tagtäglich an demselben Tische sitzen, dieselben Gegenstände besprechen und einander dieselben Geschichten erzählten. Der Baron wurde der Herrlichkeit müde, etwas Neues und Anregendes begann ihm sehr zu fehlen. Er fing Streit mit seinen Mannen an und machte sich das Vergnügen, alltäglich beim Nachttisch 2 oder 3 von ihnen zu bläuen. Diese Abwechslung war anfangs angenehm, ward aber nach 8 oder 14 Tagen auch wieder langweilig, und der Freiherr wurde unwirsch im höchsten Maße und sann verzweiflungsvoll auf eine neue Ergötzlichkeit. Eines Abends war er von einer Jagd heimgekehrt, bei welcher er Nimrod und den wilden Jäger selbst übertroffen hatte, saß verdrießlich am oberen Ende seiner Tafel und blickte grämlich nach der rauchigen Decke des Rittersaals empor. Er stürzte einen großen Humpen Wein nach dem anderen hinunter, ward aber nur umso ingrimmiger, je mehr er trank. die Mannen, welche die Ehre der gefährlichen Auszeichnung hatten, ihm zur Rechten und Linken zu sitzen, eiferten ihm im Trinken zum Bewundern nach und warfen einander finstere Blicke zu. »Ich will's«, schrie auf einmal der Freiherr, schlug mit der rechten Hand auf den Tisch und drehte mit der linken seinen Knebelbart. »Füllt die Humpen, die Freifrau von Grogsow!« Die 24 Weidmänner erblassten und nur ihre 24 Nasen blieben rot und unverändert. »Ich habe gesagt, die Freiin von Grogsow«, wiederholte der Baron umherblickend. »Die Freifrau von Grogsow«, schrien die Mannen, und 24 Reichsschoppen alten Rheinweins flossen gleich Gießbächen in 24 geräumige Kehlen hinunter. »Die schöne Tochter des Ritters von Humpenhausen«, rief Grogsow, »wir wollen sie von ihrem Vater zur Ehe begehren, ehe morgen die Sonne untergeht. Weist er uns mit unserer Bewerbung zurück, so schneiden wir ihm die Nase ab.« Unter den Mannen entstand ein dumpfes Gemurmel, und alle berührten mit Grauen erregender Bedeutsamkeit zuerst die Griffe ihrer Schwerter und sodann ihre Nasen. Wie fein und lieblich doch töchterlicher Gehorsam anzuschauen ist, hätte das Fräulein von Humpenhausen erklärt, sein Herz schon vergeben zu haben, oder wäre es dem Vater zu Füßen gefallen und hätte dieselben mit Tränen gebadet und den alten Herrn mit jammervollem Bitten und Flehen bestürmt, so kann man 100-1 darauf wetten, dass Burg Humpenhausen aus dem Fenster geworfen oder vielmehr, dass der Ritter aus dem Fenster geworfen und die Burg zerstört wäre. Das Fräulein schwieg indes ganz still, als am folgenden Morgen ein Sendbote Grogsows Werbung anbrachte, zog sich verschämt in sein Kämmerlein zurück und schaute durch das Fenster nach dem angekündigten Bräutigam und dessen Gefolge aus. Sobald sich die junge Schöne gewiss hielt, dass der Ritter mit dem mächtigen Knebelbarte ihr künftiger Ehegemahl sei, eilte sie zu ihrem Vater und erklärte ihm, bereit zu sein, ihre Person seinem Frieden zum Opfer zu bringen. Der ehrwürdige alte Herr umarmte sein Kind und ließ eine Freudenträne zur Erde fallen. In der Burg gab's an dem Tage ein großes Bankettieren und Jubilieren. Die 24 Kempen Grogsows und die 12 Knappen von Humpenhausen schwuren einander ewige Freundschaft, und die Ersteren schwuren noch außerdem dem alten Ritter, dass sie bei und mit ihm trinken wollten, dass die Luft blau davon würde, indem sie mutmaßlich statt Luft sagen wollten ihre Nasen. Als die Stunde der Trennung kam, drückten alle einander die Fäuste und der Freiherr und seine Burgmannen ritten fröhlich heim. Die Eber und Bären hatten 6 lange Wochen Feiertag. Die Häuser Grogsow und Humpenhausen waren vereinigt, die Speere rosteten und des Freiherrn Hifthorn wurde heiser, weil es ganz und gar nicht geblasen wurde. Es war eine schöne Zeit für die 24, doch ach, ihre besten Tage hatten Meilenstiefel angezogen und waren bereits auf dem Abmarsche. »Mein Lieber«, sagte die Burgfrau von Grogsow. »Meine Teure«, sagte der Burgherr. »Die bayerischen lärmenden Gesellen«, »was für Gesellen, mein Kind«, sagte der Freiherr verwundert. Die Freiherrin wies aus dem Fenster, an welchem beide standen, in den Burghof hinunter, wo sich die sorglosen Mannen durch einen tüchtigen Abschiedstrunk zu einer Bärenhetze stärkten. »Mein Jagdgefolge, Frau«, sagte der Freiherr. »Verabschiede sie, Bester«, flüsterte die Freiherrin. »Wie«, rief der Freiherr erstaunt aus. »Mir zu gefallen«, bat die Freiherrin. Dem Teufel zum Gefallen, polterte der Freiherr, worauf die Freiherrin laut aufschrie und ohnmächtig zu seinen Füßen niederstürzte. Was konnte er tun? Er rief die Zofe, schrie nach dem Doktor, stürzte in den Burghof hinunter, bläute und trat die beiden Männer, die am meisten daran gewöhnt waren, schalt alle anderen nach der Reihe und hieß ihnen, doch gleich viel, zu wem er sie sich scheren hieß. Ich habe keinen Beruf zu sagen, wie und durch welche Mittel manche Ehefrauen es anfangen, ihren Ehemännern den Daumen auf dem Auge zu halten, obgleich es sein kann, dass ich meine Meinung darüber habe und vielleicht glaube, dass kein Parlamentsmitglied heiraten sollte, sind malen unter 4 verheirateten Mitgliedern alle Zeit 3 nicht nach ihren eigenen, sondern nach ihrer Ehehälften Gewissen, sofern es dergleichen gibt, votieren müssen. Was ich zu sagen verpflichtet bin, ist eben nur dies, dass die Freifrau von Grocksow auf die eine oder andere Weise eine große Herrschaft über den Freiherrn von Grocksow erlangte und dass er ganz allmählich immer mehr und mehr, immer öfter und öfter den Kürzeren zog bei vorkommenden Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten und unvermerkt von einem alten Steckenpferde nach dem anderen hinuntergeworfen wurde, dass er um die Zeit, als er ein runder und rüstiger 48er war, keine Trinkelage, keine Schmäuse, keine Jagden, kein Jagdgefolge und kurzum nichts mehr hatte von dem allen, was er gehabt und was seine Lust gewesen. Und endlich, dass er, obwohl sonst so unbezähmbar wie ein Löwe und so stark wie Eisen, von seiner eigenen Ehefrau in seiner eigenen Burg Grocksow geduckt und untergehalten wurde. Hiermit hatte indes sein Unglück noch lange kein Ende. Etwa 1 Jahr nach seiner Verehelichung kam ein munterer, kleiner Freiherr zur Welt, zu dessen Ehren ein großes Feuerwerk abgebrannt und manches Dutzend Flaschen getrunken wurde. Im 2. Jahre erschien ein kleines Fräulein, im 3. wieder ein Junker, und so ging es fort: 1 Jahr ein Junker, das andere ein Fräulein, in einem Jahre sogar Zwillinge, bis der Freiherr Vater einer kleinen Familie von 12 kleinen Freiherren und Freiinnen war. Bei jedem dieser Jahresfeste war die Burgfrau von Humpenhausen angstvoll besorgt für ihr Kind, die Freiin von Grocksow, und obwohl die gute Dame nie etwas Wesentliches zur Genesung ihrer Tochter beitrug, so machte sie es sich doch zur Gewissenspflicht, auf Burg Grocksow so geschäftig und sorglich als möglich zu sein und ihre Zeit zwischen moralischen Vorlesungen über den Haushalt des Burgherrn und Wehklagen über das harte Geschick ihrer unglücklichen Tochter zu teilen. Wenn der Freiherr ein wenig empfindlich darüber wurde, sich ein Herz fasste und einzuwenden wagte, dass es seine Frau zum wenigsten nicht schlimmer hätte als die Frauen anderer Ritter, so bat die Freiin von Humpenhausen jedermann Zeuge zu sein, dass niemand als sie allein Mitleid zeige bei den Leiden ihrer Tochter. Worauf denn ihre ganze Sippschaft erklärte, dass sie ohne allen Zweifel bei weitem mehr Tränen vergösse als ihr Schwiegersohn und dass der Freiherr von Grocksow der hartherzigste Unmensch im ganzen heiligen römischen Reiche wäre. Der alte Baron ertrug alles, solange er konnte, und als er es nicht mehr zu ertragen vermochte, verlor er den Appetit und die gute Laune und saß verdrießlich tagelang auf derselben Stelle. Allein es standen ihm noch schlimmere Prüfungen bevor, und als sie eintraten, nahm auch seine Niedergeschlagenheit und Betrübnis zu. Die Zeiten änderten sich, er geriet in Schulden. Die Koffer auf Grocksow wurden leer, trotzdem, dass sie von Seiten der Familie Humpenhausen für unerschöpflich gehalten waren, und gerade als die Freiin auf dem Punkte stand, den Familienstammbaum durch einen 13. Schössling zu vergrößern, machte Grocksow die Entdeckung, dass er außerstande sei, besagte Koffer wieder zu füllen. »Ich weiß nicht, was zu tun ist«, sagte er. »Es wird das Beste sein, dass ich mich ersteche.« Der Gedanke war glorreich. Der Freiherr nahm ein altes Jagdmesser aus dem Schranke, schärfte es auf seiner Stiefelsohle und stieß nach seiner Kehle. »Hm«, sagte er innehaltend, »es ist vielleicht noch nicht scharf genug. Er wetzte es abermals und stieß zum zweiten Male zu, allein sein löbliches Vorhaben wurde durch ein lautes Geschrei der kleinen Junker und Fräulein unterbrochen, deren Stübchen sich in einem Turme mit Eisenstäben vor dem Fenster befand, damit sie nicht in den Burggraben hinunterpurzelten. »Wenn ich nun Junggeselle wäre«, sagte der Freiherr seufzend, »so hätte ich's 50-mal tun können, ohne daran gehindert zu werden.« Er rief einen Diener und befahl ihm, einen Krug Wein und die größte Pfeife in das kleine, gewölbte Gemach hinter dem Saale zu bringen. Der Diener war so diensteifrig, dem Befehle des Herrn nach einer halben oder ganzen Stunde Folge zu leisten, und der Freiherr begab sich in das gewölbte Gemach, in dessen getäfelten Wänden die lustige Flamme des Herdes sich spiegelte, so dass es in der Tat behaglich genug war. Der Freiherr verschloss die Tür und setzte sich. »Ich will noch eine, die letzte Pfeife rauchen«, sagte er, »und dann ade, böse Welt.« Er legte darauf das Jagdmesser auf den Tisch, bis er es gebrauchen würde, goss ein tüchtiges Maß Wein hinunter, lehnte sich auf seinem Stuhle zurück, streckte die Beine vor dem Feuer aus und fing an, mit starken Zügen zu schmauchen und über viel und mancherlei nachzusinnen. Er gedachte seiner jetzigen bösen und der vergangenen schönen Tage seiner Ehelosigkeit und der 24 flotten Bursche, welche längst nach Nord und Süd und Ost und West zerstreut und gänzlich verschollen waren, mit Ausnahme von zweien, die sich törichterweise den Kopf hatten abschlagen lassen und vier anderen, die sich den Kopf zu voll getrunken und einen ehrenvollen Tod beim Becher gefunden. Er gedachte seiner Jagdabenteuer und Bären und wilde Eber ohne Zahl standen gleichsam verkörpert vor ihm, als er, indem er das Glas zum Mund führte, mit grenzenlosem Erstaunen die Entdeckung machte, dass er nicht allein sei. Und er war in der Tat nicht allein, denn am Feuer ihm gegenüber saß mit gekreuzten Armen eine zusammengeschrumpfte, gräuliche Gestalt mit tief eingesunkenen, blutunterlaufenen Augen und einem unermesslich langen Leichengesicht, über welches zerzauste und zottige Locken von grobem, schwarzen Haar herabhingen. Das Männlein trug eine Art altfränkischen Rock von unbestimmter Farbe, der, wie der Freiherr gewahrte, als er genauer hinsah, vor der Brust und noch weiter hinunter mit Sarggriffen befestigt oder verziert war. Desgleichen steckten die Beine des Eingedrungenen in Sargschildern statt Beinschienen, und über seiner linken Schulter hing ein kurzer schwärzlicher Mantel, der aus einem alten Leichentuche gemacht zu sein schien. Er beachtete den Ritter durchaus nicht, sondern schaute unverwandten Blicks in das Feuer. »Holla«, rief Groxow und stampfte zugleich mit dem Fuße, um sich noch bemerklicher zu machen. »Was gibt's?« fragte das Männlein, bloß die Augen dem Ritter zukehrend, nicht aber das Gesicht oder sich gar umwendend. »Was es gibt?« fragte der Ritter trotz der hohlen Stimme und der glanzlosen Augen des Männleins unverzagt weiter. »Danach muss ich fragen, wie seid ihr hereingekommen?« »Durch die Tür«, antwortete das Männlein. »Wer seid ihr?« fragte der Ritter. »Ein Mensch, das glaub ich nicht. So lasst es bleiben.« »Ja, das will ich«, sagte der Ritter. Das Männlein sah den kühnen Freiherrn von Groxow eine Zeit lang an und sagte darauf vertraulich, »Ich sehe wohl, dass ihr euch keine Brillen aufsetzen lasst. Ich bin kein Mensch.« »Was seid ihr denn?« fragte Groxow. »Ein himmlischer Geist«, lautete die Antwort. »Ihr seht nicht eben aus, als wenn ihr vom Himmel herunterkämt«, sagte der Ritter verächtlich. »Ich bin der Geist der Verzweiflung und des Selbstmords«, sagte die Erscheinung. »Jetzt kennt ihr mich.« Bei diesen Worten drehte sich das Gespenst zu dem Freiherrn herum, als wenn es sich zu einem Gespräche mit ihm nun erst recht anschicken wollte, und es war sehr bemerkenswert, dass es den Mantel zur Seite schob und einen Pfahl, der ihm mitten durch den Leib geschlagen war, mit einem Rucke herauszog und so kaltblütig auf den Tisch legte, als wenn er sein Handstock gewesen wäre. Anmerkung des Übersetzers: In England schlägt man bekanntlich dem Selbstmörder einen Pfahl durch den Leib. »Wohlan«, sagte es, »seid ihr fertig für mich?« »Noch nicht ganz«, antwortete der Ritter, »ich muss meine Pfeife erst ausrauchen.« »So macht geschwind«, sagte der Geist. »Ihr scheint Eile zu haben«, sagte der Ritter. »Ei, nun ja, die Leute in England und Frankreich arbeiten eben jetzt ziemlich rüstig in meinem Geschäft, und meine Zeit wird nicht wenig in Anspruch genommen.« »Trinkt ihr?« fragte Grogsoff, die Flasche mit dem Pfeifenkopfe berührend. »Neunmal unter 10 und dann zum Niedersenken«, erwiderte der Geist trocken. »Niemals mit Maß?« »Nein«, sagte der Geist erschaudernd, »das erzeugt Fröhlichkeit.« Der Ritter beschaute sich den Geist abermals und erdeuchte ihm, ein gar merkwürdiger Gast zu sein. Endlich fragte er ihn, ob er eine tätige Rolle bei den kleinen Affären der Art zu übernehmen pflege, worin er Grogsoff soeben begriffen sei. Der Geist antwortete ausweichend, »Nein, aber ich bin stets anwesend.« »Um nach dem Rechten zu sehen?« fragte der Ritter. »Freilich«, entgegnete der Geist mit seinem Pfahle spielend und den spitzigen Beschlag prüfend. »Macht nun aber hübsch rasch, denn ich wittere, es ist da ein junger Mann, der mit zu viel Geld und Zeit geplagt ist und meiner bedarf.« »Ein junger Mann, der sich töten will, weil er zu viel Geld hat«, rief der Ritter, den der Gedanke kitzelte, aus. »Ha, ha, ha, welch ein schnurriger Kauz!« Es war das erste Mal seit vielen, vielen Tagen, dass der Ritter einmal wieder lachte. Das Männlein sah äußerst bestürzt aus und sagte zu Grogsoff, er möchte das ja nicht wieder tun. »Warum denn nicht?« antwortete Grogsoff. »Weil mir alle Glieder wehe davon tun. Seufzt lieber so viel ihr wollt. Das tut mir wohl.« Der Freiherr seufzte unwillkürlich, als er das Wort aussprechen hörte, und der Geist wurde wieder ruhig und heiter und reichte Grogsoff mit der einschmeichelndsten Artigkeit das Jagdmesser. »Wahrhaftig kein übler Gedanke, sich die Kehle abschneiden zu wollen, weil man zu viel Geld hat«, sagte Grogsoff die Schneide des Messers prüfend. »Pah«, rief der Geist aus, »es ist weder besser noch schlechter, als der, sich kalt machen zu wollen, weil man wenig oder gar kein Geld hat.« Ob er dies unbedacht sagte oder ob er glaubte, des Ritters Entschluss stände so fest, dass es gleichgültig wäre, was er sagte, bekenne ich nicht zu wissen. Ich weiß nur, dass Grogsoff plötzlich die Hand wieder zurückzog, die Augen weit aufriss und aussah, als wenn ihm auf einmal ein ganz neues Licht aufgegangen wäre. »Es ist nicht so schlimm«, sagte er, »dass es nicht wieder besser damit werden könnte.« »Ausgenommen leere Koffer«, rief der Geist. »Sie können mit der Zeit wieder angefüllt werden«, versetzte der Ritter. »Keifende Weiber«, fuhr der Geist bedeutsam und unwillig fort, »sie können zur Ruhe gebracht werden.« 13 Kinder können unmöglich alle missraten.« Der Geist wurde offenbar höchst zornig auf den Ritter, dass derselbe auf einmal solche Meinungen hegte, suchte indes durch ein bitteres Lachen seinen Ingrimm zu verbeißen und sagte, wenn Grogsoff aufhören wolle zu scherzen, so würde er ihm sehr verbunden sein. »Ich scherze durchaus nicht«, entgegnete Grogsoff, »war in der Tat niemals weiter davon entfernt.« »Freue mich, es zu hören«, sagte der Geist mit der sauersten Miene, »weil Spaß und Scherz wirklich mein Tod ist, wohlan, verlasst sogleich diese schlechte Welt. »Ich weiß doch nicht«, sagte der Ritter mit dem Messer spielend, »sie ist allerdings eine schlechte Welt, aber ich glaube nur nicht, dass die eurige viel besser ist, denn ihr scheint kein sonderlich lustiges Leben zu führen. Und das erinnert mich, welche Sicherheit habe ich, dass ich mich besser dabei befinden werde, wenn ich aus dieser Welt hinausgehe. Daran habe ich wirklich noch ganz und gar nicht gedacht«, rief er aufspringend aus. »Hurtig, hurtig«, rief zähneknirschend der Geist. »Halt«, sagte Groxow, »ich will nicht länger über meine Leiden brüten, sondern gute Miene zum bösen Spiele machen und es wieder mit der freien Luft und den Bären versuchen. Und hilft das auch nicht, so sprech ich ein Wörtchen mit meiner Hausfrau und schlage die Humpen hausends tot.« Bei diesen Worten warf sich der Ritter wieder auf seinen Stuhl und schlug ein so schallendes Gelächter auf, dass die Wände davon dröhnten. Der Geist trat einige Schritte zurück, sah den Ritter in der schrecklichsten Angst an, griff, als Groxow aufgehört hatte zu lachen, nach seinem Pfahle, stieß ihn sich heftig wieder durch den Leib und verschwand unter fürchterlichem Geheul. Groxow sah ihn niemals wieder. Er hatte seine Niedergeschlagenheit abgeschüttelt, brachte darauf die Freien und die Humpenhausens bald zur Vernunft und starb erst nach vielen Jahren, nicht als ein reicher Mann, das ich wüsste, aber zufrieden und glücklich und hinterließ eine zahlreiche Familie, welche sorgfältig im Bär- und Sauhetzen unter seiner persönlichen Aufsicht unterrichtet war. Und ich rate allen Männern, wenn sie, was bei sehr vielen der Fall ist, aus ähnlichen Ursachen den Kopf hängen lassen und grillenfängerisch werden, beide Seiten ihrer Lage zu beschauen und an die beste ein Vergrößerungsglas zu halten, und wenn sie sich und dann noch versucht fühlen sollten, ohne Urlaub davonzugehen, bevor sie es tun, eine große Pfeife zu rauchen und eine volle Flasche zu leeren und aus dem lobenswürdigen Beispiele des Freiherrn von Groxow Nutzen zu ziehen. »Meine Damen und Herren, die neue Postkutsche steht bereit«, rief ein neuer Kutscher in das Zimmer. Man leerte in größter Eile das letzte Glas Punsch und vergaß darüber die letzte Geschichte gänzlich. Squeers zog den grauhaarigen Herrn beiseite und legte ihm mit lebhaftem Interesse eine auf die 5 Schwestern von York sich beziehende Frage vor. Die Frage nämlich, ob der Herr ihm nicht sagen könnte, wie viel die Klöster in Yorkshire zu seiner Zeit jährlich von ihren Kostgängern bekommen hätten. Die Reise wurde fortgesetzt. Nicholas schlief gegen Morgen ein und hörte bei seinem Erwachen mit großem Bedauern, dass die beiden Erzähler abgestiegen wären und sich entfernt hätten. Der folgende Tag schleppte sich unter vielerlei Ungemach langsam hin, und um 6 Uhr abends wurde Nicholas mit Squeers und den Knaben vor dem neuen Gasthofe in Greater Bridge abgesetzt. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. September 2024.